نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter von Subul Salam bi-Ibni Ta'ala. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه الحديث عند البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. بارك الله فيكم. مرة معنا حديث جابر الذي رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. مر معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، ونعيد معناها، هي يبيع الرجل من الرجل فرق من الحنطة، يعني أن يبيع الطعام في سنبله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، الزبن هو الدفع الشديد، كل واحد من المتابعين يدفع للآخر عن حقه. وفسرها ابن عمر هنا أن يبيع الرطب بالتمر مكيلا، ويبيع العنب بالزبيب. ونهى عن المخابرة، المخابرة هي المزارعة، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. ونهى عن الثنية، قلنا أن يبيع شيئا ويستثني بعضه إذا كان معلوما، إذا كان غير معلوم، أما إذا كان معلوم فتجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعلم. فمثل هذه البيوع منهي عنها. وهنا يرد حديث المزابنة مرة أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن المحاقلة والمخاضرة، هي بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الملامسة، قلنا ويقول رجل أبيعك ثوبي بثوبك حتى يلمسه، أو إذا لمست هذه فخلاص انتهى البيع. المنابذة هو أن ينبذ إليه شيء والآخر له شيء آخر، والمزابنة ليمر معنا هنا الحديث. بارك الله فيكم. المزابنة إذن هو أن يبيع شيء في أصله إذا تغير. ما معنى ذلك؟ انتبهوا. قال النخل أي التمر، ثمر النخل والتمر، أن يبيعه إذا كان رطب أن يبيعه بتمر كيلا، وأن يبيع الكرم يعني اللي هو العنب بالزبيب كيلا، والزرع يعني السنبل أن يبيعه بكيل طعام بعد ما يكون خلاص قد صار طعاما. نهى عن ذلك كله. ولا خلاف في أن مثل هذا مزابنة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ولكن اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه أم لا، مثلا مثلا بمثل. يعني شو معنى ما معنى ذلك؟ أن يبيع ثمر حائط، الحائط هنا الحديقة، يعني ثمر النخل اللي عنده، إن كان لسه نخل فيبيعه بتمر كيلا يكال الآخر، مثلا يبيع رطب والآخر يشتري منه ويعطيه فيما بعد، يعطيه بدل الرطب تمر وهكذا. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، اللي هي نفس الجنس ولكن ما في تساوي، لأن الرطب لما تكون رطب تكون كبيرة، ولما تصبح التمر تصبح تنكمش، فلذلك هل نفس الكيل صار يختلف، ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعن سعيد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، انتبه يشتري الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك، أي نفس الكلام نفس الكلام، لأنه ينقص فصار عدم تساوي، ولأنه الجنس واحد فما يجوز. الله أعلم. بارك الله فيكم. حديث زي بن هندت فون أختك، حديث زي بن هندت فون أختك، والحديث زي بن هندت زيكسون أختك. اسم الفون أختك ابن عمر رضوان الله عليه زاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فبوت بس من المزابنة هندل مخت المزابنة هم دي شون قهبت هم دس اكليخت فخير أوه. صح حديث جابر رضوان الله عليه. أو في فرق. ابن عمر ذاك تدن. This is this man. This man. Datteln von einem Gartenstück gibt und da nimmt man die Datteln, die noch nicht reif sind. Das wird die noch nicht Datteln geworden sind, Entschuldigung, Rutab heißen die. Das ist diese Vorstufe von Datteln. Vorstufe von Datteln. Deswegen, dann, und er sagt, und wenn das Trauben sind, Weintrauben sind, dass sie gegen Rosinen getauscht werden oder verkauft werden. Und da misst man ungefähr. Und wenn das Zar ist, das wird, wenn das Weizen ist, noch in den Ähren, dann verkauft man das gegen gegen Burr, gegen Weizen, die schon sozusagen geerntet sind. Der Prophet hat das Ganze verboten, das bei Al-Bukhari Muslim. Ich erkläre es, weil diese Wörter, die sind jetzt für uns ein bisschen unverständlich, ja, was damit gemeint wird. Pass auf, Barakallahu fikum. Wenn wir etwas pflanzen, wenn wir etwas pflanzen, das wird, wenn wir jetzt angenommen Datteln haben, Dattelbaum, Palmen. Die Palme, die hat verschiedene, das wird die Früchte von Palmen, die sind die Datteln. Aber die Datteln, die sind in verschiedenen Phasen. Erstmal, die sind Balach. Erstmal, dann werden sie ein bisschen dunkler und weicher. Die heißen Rutab. Und dann zuletzt, die heißen Tamr, Dattel. Das sind drei Stufen hast du. Drei Stufen. Jetzt, wenn eine Person Rutab haben möchte und die andere Person hat Datteln, kann er sagen, ja, gib mir deine Rutab und ich gebe dir Datteln. Das darf man nicht. Du hast Weintrauben. Du hast Weintrauben. Und ich habe Rosinen. Ich sage dir, okay, zum Beispiel, du hast drei Bäume. Ich sage, von diesen drei Bäumen werden wir vielleicht 10 Kilogramm Weintrauben haben. Ich gebe dir schon 10 Kilogramm Rosinen. Du hast ein Feld und du pflanzt dort oder du baust dort Getreide an. Ich sage dir, von hier kommen ungefähr 10 Kilogramm. Dann gebe ich dir 10 Kilogramm schon Weizen. Das geht nicht. Und dies heißt Al-Musabana. Das bedeutet, um anders zu erklären, bezüglich Früchte, die in verschiedenen Phasen sind und die, wenn sie noch nicht reif sind, gegen Reife zu tauschen. Das ist Al-Musabana. Das ist Al-Musabana. Und dies ist verboten laut des Hadith. 786 Sa'ad ibn Abi Waqqas sagte, ich habe den Propheten Mohammed zusammen gehört, er wurde gefragt, darf man Rutab, darf man diese Vorstufe von Datteln, gegen Datteln verkaufen? Der Prophet Mohammed sagte, wenn die Rutab trocken geworden sind, werden sie weniger? Die haben ihm gesagt, ja. Der Prophet Mohammed weniger, das bedeutet, dass die kommen, die sind nicht so groß, die sind dann kleiner geworden. Das wird von Form her. Da haben wir gesagt, ja. Der Prophet sagte, der hat das verboten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist bei Al-Khamsa und Sahahu ibn al-Madini und Tirmidhi. Das wird, wo ist er hier? Warum ist die Sache so? Pass auf. Weil man nicht bestimmen kann, wie viel man bekommt. Angenommen, wir werden das wiegen. Wenn das auf den Bäumen ist, wenn die Datteln oder wenn die Rutab auf den Bäumen sind und dann bekommen wir die als Rutab. Wenn wir wiegen, dann sind das mehr als Datteln. Das heißt, wir können nicht stimmen, nicht genau messen. Auch wenn du messen, sagst, ich gebe dir ein zum Beispiel ein Eimer Datteln und du gibst mir ein Eimer Rutab oder ein Eimer Weintrauben, du gibst mir ein Eimer, du gibst mir ein Eimer Rosinen. Das geht nicht, weil wir nicht genau wissen. Und weil man nicht genau weiß, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verboten. Salawatullahi salam. Al-Hadith alladhi ba'dahu, وهو الحديث السابع والثمانين بعد السبعمائة وهو ضعيف وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف لأن فيه موسى ابن عبيدة الرذي وهو ضعيف ولكن يا أخوة على الرغم من ضعف الحديث وإنما العمل عليه الدين بالدين لا يجوز بيعه يعني مثلا أنت عليك دين وأنا عليه دين فنبيع ذلك أو مثلا عليك دين فتبيعه لغيرك فهذا لا يجوز وقيل هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به اشتراه لأجل فما وجد فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض والحديث دليل على تحريم ذلك شلون أنت اشتريت مني سلعة بعشرة يورو أنت اشتريت مني سلعة بعشرة يورو جيد وقلت لك تدفع لي العشرة يورو بعد شهر فأتيت بعد الشهر ما استطعت تدفع تقول لي طيب أقول لك رجع لي قل لي ما رجع بيعني مرة أخرى بيعني هذه العشرة بواحدة أخرى فإذا قلت طيب أقول لك بعتك بخمستاعش فهذا بيع الدين بالدين أو عليك دين أنا أشتري منك وهذا يجري اليوم في البنوك وغير ذلك فهذا لا يجوز الله تعالى على وعلم وعليه الإجماع يقول الإمام أحمد ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين والله أعلم بارك الله فيكم حديث زيبن هندت حديث زيبن هندت زيبن أختك ابن عمر erzählt, dass der Prophet Muhammad sallam verbot, Schulden gegen Schulden zu verkaufen. Das bei Ishaq al-Bazar, das ist schwach. Die Überlieferung ist schwach. Weil in dieser Überlieferungskette Musa ibn Ubaida ist und er ist daif. Obwohl Al-Hakim diese Belieferung als sahih eingestuft hat, aber Al-Hakim hat hier nur ein wie Tippfehler gehabt. Deshalb hat er das gemacht. Al-Imam Ahmed sagte, diese Überlieferung ist schwach und es gibt keine authentische Überlieferung diesbezüglich. Aber es gibt einen Konsens, dass man Schulden gegen Schulden nicht verkaufen darf. Aufpassen. Das Schuldschein gegen Schuldschein, was die Leute heute machen, ist verboten eigentlich mit Konsens in unserer Religion. Und da sagt man, das kann man anders auch verstehen. Und zwar, zum Beispiel, du kaufst von jemandem etwas, sagst ihm, ich zahle dir nach 2 Monaten. Nach 2 Monaten kommst du kannst nicht zahlen. Du kannst nicht die Summe zahlen. Dann sagst du ihm, okay, dann verlängere das oder verkauf mir nochmal und ich gebe dir mehr. Dann verkauft er dir etwas, ohne dass du ihm was gegeben hast. In der Luft habt ihr gekauft und verkauft. Beispiel, du willst ein Buch kaufen, der sagt dir 10 Euro. Du sagst ihm, okay, ich kaufe, du nimmst das Buch und du gehst weg. Wann zahlst du? Nach einem Monat. Du kommst nach einem Monat, du sagst ihm, ich habe keine 10 Euro. Er sagt mir, dann will ich mein Buch haben. Du sagst ihm, okay, dann verkaufe mir diese 10 Euro, was du hast, 4,15. Und das macht man heutzutage in den Banken, wal-iyadu billah. Das wird diese Schuldscheine verkaufen und kaufen. Das macht man viel bei Immobilien. Das wird, wenn man zum Beispiel ein Grundstück verkauft hat, und da kann man nicht zahlen, dann kommt eine Firma und die kauft Schuldschein. Und dann hat sie das. Und du zahlst an sie. Also die verkaufen nicht Grundstück. Grundstück bleibt bei dem. Aber die Schulden verkaufen sie. Und das ist Ijma' in unserer Religion, dass man nicht machen darf. Wallahu ta'ala. بذلك ينتهي الباب الثالث من كتاب البيوع. Mit diesem Hadith sind wir fertig mit dem dritten Kapitel dieses Buches, und das ist Kitab al-Buyu. Jetzt kommen wir zum vierten. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة الحديث الذي بعده وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أو في 5 أوسق. متفق عليه. الترخيص الأصل فيه التيسير والتسهيل، وفي هو ما شرع من الأحكام بعذر مع بقاء الدليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر. يعني الأصل فيه إما تحريم أو وجوب، ولكن تأتي رخصة فيه، يعني يأتي تسهيل وتسير فيه. وهذا دليل على أن حكم العرايا مخرج من بين المحرمات مخصوص بالحكم، وقد صرح باستثنائه أو صرح باستثنائه في حديث جابر عند البخاري بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا. العرايا جمع والعرية هي النخلة، أي في قوله العراية أي في بيع ثمر العراية، يعني في بيع ثمر النخل. فكانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل منهم بذلك عن من لا ثمر له، كما كانوا يتطوعون بمنيحة الشاة والإبل. قال مالك: العرية أي يعري الرجل الرجل النخلة. تأذى المعري بدخول المعرة عليه، فرخص له أن يشتريها، أي رطبها منه بتمر أي يابس. وقد وقع اتفاق الجمهور على جواز رخصة العراية، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون 5 أوسق، بشرط التقابض، بشرط التقابض. والدليل على هذا حديث أبي هريرة الذي بعده: رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق. وقد وقع الاتفاق بين الشافعي ومالك على صحته فيما دون 5. واشتراط التقابض، فلأن الترخيص إنما وقع في بيع ما ذكر مع عدم تيقن التساوي فقط، وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص، فبقي على الأصل من اعتباره. ويدل لاشتراطه ما أخرجه الشافعي من حديث زيد بن ثابت أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم، يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. وفيه مأخذ لمن يتقابض، وإلا لم يكن لذكر وجود التمر عندهم وجه. بارك الله فيكم. هنا الأمر: إنسان عنده تمر من المحصول الذي كان عنده السنة الماضية، فأتت عليه جائحة مثلا، أو أتت على تمره شيء، فما ظهر عنده ثمر، ما عنده رطب، ويريد يأكل، يريد رطب. فالأصل أنه ما يبيع الرطب، يشتري الرطب بالتمر، النبي نهى عنه المزابنة. ولكن رخص العراية، العراية هي في هذه الحالة، في هذه الحالة بالذات يستطيع أن يأخذ أهل البيت الخرص. ما معناه؟ أن يأتي رجل ويقول مثلا تقريبا سيخرج من هذه الشجرة كذا وكذا من التمر أو من الرطب، فيعطوه مكانها تمرا أو يشتريها كيلا، بحيث ولكن بشرط أنها ما تكون أكثر من 5 أوسق. الوسق هو 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد هو هذا، يعني الكفين، مجموع الكفين، قيل طبعا 3 كيلوغرام أو 2700. المد للرجل المتوسط، رجل متوسط يأخذ 4 أمداد، 1 2 3 4، وتقاس كم؟ هذه 4 أمداد هي صاع، 60 صاعا في 5، لأن الوسق هو 60 صاع. والله أعلم. بارك الله في انفهمت المسألة ولا أنا في وادي وأنتم في واد؟ مثل ما يقولون مخمن مقدر. أيوة مخمن مقدر. فأي وقت يكون وزن عن 60 صاع؟ عن 5 أوسق. لا، 5 أوسق يعني 65، يعني 300 صاع. والله أعلم. بارك الله فيكم. Der vierte Kapitel ist Kapitel Erleichterung oder Ausnahme bezüglich Al-Araya. Al-Araya gibt es nicht auf Deutsch. Al-Araya bedeutet nicht den Nackten. Aufpassen! Al-Araya, das sind. Nee, Al-Araya bedeutet mit den Datteln, mit den Palmen. Al-Ariya hier in Nachla. Thamar in Nachla. Das hat mit den Früchten. Das hat mit den Früchten. من تقريبا ولكن هنا العرايب عن النخل. بارك الله فيكم. Und das ist bezüglich Verkauf von den ursprünglichen Früchten oder von den Früchten. Hadith 788 Sayyid ibn Thabit رضوان الله عليه erzählt, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat erlaubt, dass man die Früchte von den Datteln, bevor sie reif geworden sind, Datteln geworden sind, verkauft, wenn man die Menge bestimmen kann. Das war Bukhari Muslim. Und bei Muslim, der Prophet Muhammad sallam erlaubte oder als Ausnahme, erlaubte als Ausnahme, dass die Leute die Früchte der Palmen, bevor sie Datteln geworden sind, kaufen können gegen Datteln, und das nennt man Ja. Das Hadith 788. Und Hadith 789, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallam hat das erlaubt, das Bay' al-Araya, aber nicht mehr als 5 Aussaq. Nicht mehr als 5 Aussaq. Al-Wasq, das ist 60 Sa'. Das wird 5 Aussaq, die sind 5 Maßeinheiten. Das sind ungefähr 1500 Kilogramm. 1500 Kilogramm. 5 mal 60. 300. Ne, klar, mehr. 5 mal 60 mal 3 Kilo. Richtig. 300 mal 5, die sind. Nee, anders. Ein Wasq ist 60 Sa'. Ein Sa ist ungefähr 3 Kilogramm. 180 mal 5 ist das. Oder? 2000 ist das. 180 mal 5 ist 2000. Allah, nicht 500 mal 180 mal 5. Wie viel kommt das? 900 Kilogramm sind das. 180, oder? 60 Sa. Ja. 1 Gramm. 100. Ja, 3 mal 60 ist 180. Ja, 180 mal 5. Ja. Die sollen nicht mehr als diese 5 Aussag sein. Ich verstehe, dass diese Wörter schwer sind, aber es gibt nicht auf Deutsch. Ich meine, wie soll ich Al-Wasq erklären auf Deutsch? Das ist eine Maßeinheit. Das ist bei Bukhari Muslim. Auf jeden Fall, wir werden die beiden Hadith erklären. Vorher haben wir gehabt, der Prophet Muhammad sallam hat verboten, dass man Datteln gegen Vorstufe von Datteln kauft und verkauft. Rotab gegen Datteln. Aber jetzt kommt das geht. Nur in diesem Fall. Das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme. Und zwar, wann ist die Ausnahme? Eine Person hat keine Ernte, der kann nicht mehr ernten. Es passierte mit seinen Datteln, mit seinen Palmen, die Palmen waren krank, oder der hat etwas bekommen, der könnte nicht mehr. Der bekommt keine Datteln mehr. Und der hat Datteln vom vorigen Jahr. Aber der braucht Rutab. Der braucht diese Vorstufe von Datteln. Hier in diesem Zusammenhang, der kann das gegeneinander tauschen. Der hat auch kein Geld, damit er Rutab kauft. Der kann hier tauschen, kein Problem. Aber er hat diese 5 Aussagen. Und da soll man das sozusagen gegeneinander machen. Wie kann man das bestimmen? Es gibt eine Person, die gucken kann und sagt ungefähr, wie wird oder wie viel Datteln oder wie viel Früchte von diesen Palmen zu ernten ist, wie viel die Erwartung ist. Und das sind Leute, die wissen das, sie wissen das durch Erfahrung und so weiter. Diese Person kommt und sagt, ja, ungefähr, das ist von dieser Palme zum Beispiel, werden 10 Kilogramm Rutab sein. Und dann tauscht man, oder da kann man das pflücken und dann tauscht man das gegen Datteln. Nur in diesem Fall ist das möglich, wenn die Person, die das kauft, kein Geld hat, kein Gold und Silber hat und der hat auch ein Problem mit seinen Datteln, dann ausnahmsweise, der kann das machen. Und da soll man das gegenseitig das geben. Das war der Kalofik in diesem Bezug. Natürlich, aus diesem, jetzt sagt man ja, wer arbeitet mit Datteln, aber wir nehmen die Hadithe, wie die sind. Wir nehmen die Hadithe der Reihe nach. Damit man weiß, es gibt sowas. Ich meine, vielleicht jetzt für uns selber, wir arbeiten nicht mit Datteln oder mit Weizen oder mit anderen Themen, aber der Sinn ist für uns wichtig. Der Sinn ist für uns wichtig, dass wir in der Religion allgemein, wir haben eine Regel, Kauf und Verkauf ist erlaubt, außer bestimmte Themen, wie hier zum Beispiel. Wie hier in diesem Zusammenhang oder in diesem Fall. طيب wir stoppen hier inshallah. Ist gut, 45 Minuten heute. Ich hoffe, dass man etwas verstanden hat. Ich hoffe, dass man etwas verstanden hat. Aber inshallah, unser Thema war klar heute. Für mich mindestens. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Die Brüder und Schwestern im Internet, es kann sein, in einer Stunde, dass ich wiederkomme. Es kann sein. Okay, bleiben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. in Gehan.